In Deutschland sind 168.000 Menschen mit türkischer Herkunft ohne eigene Migrationserfahrung erwerbstätig. Zum Vergleich, Abkömmlinge von EU-Migranten ohne eigene Migrationserfahrung sind immerhin zu 11,2% in den Bereichen Forschen, Entwerfen, Management, Gesundheit und Sozialdienste tätig. Bei den Menschen mit türkischer Herkunft ist dieser Anteil so niedrig, dass er gar nicht ausgewiesen wird. Überdurchschnittlich vertreten sind sie dagegen in der Fertigung, beim Transport und im Bereich der einfachen Dienstleistungen. Die Bundesagentur für Arbeit weist in ihrer Statistik der Empfänger von Grundsicherung zwar die Nationalität der Empfänger nach, sie differenziert aber nicht nach dem Migrationshintergrund und die Bedarfsgemeinschaften werden nicht nach Nationalität ausgewiesen. Die Statistik der Bundesagentur enthält also weder eine indirekte noch eine direkte Information zum Gewicht der muslimischen Migranten bei den Beziehern von Transfereinkommen. Immerhin erschien im Herbst 2009 ein im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erstelltes Gutachten, das sich mit der Gesamtgruppe der Personen mit Migrationshintergrund unter den Transferempfängern befasst und Rückschlüsse auf die Lebensweise der muslimischen Migranten zulässt. 28% der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen haben einen Migrationshintergrund. Sie leben häufiger in größeren Haushalten mit Kindern. Diese werden im Vorschulalter seltener als Kinder aus anderen Haushalten außerhäuslich betreut. Die Lebenszufriedenheit in diesen Haushalten ist höher als in Haushalten von Hilfebedürftigen ohne Migrationshintergrund. Man empfindet weniger, am unteren Ende der sozialen Hierarchie zu stehen. Es gibt auch seltener häusliche Konflikte. Die Türken unter den Hilfebedürftigen sind, relativ gesehen, am unzufriedensten. Wenn es um Arbeitsbedingungen, Einkommen oder die Notwendigkeit externer Kinderbetreuung geht, sind die Migranten weniger konzessionsbereit als Transferempfänger ohne Migrationshintergrund. Die religiöse Bindung dieser Migranten ist stark. 50% der Transferempfänger mit Herkunft Türkei und übrige Welt erklären, dass die Befolgung religiöser Gebote auch bei der Arbeit wichtig sei. 15% der türkischen Frauen geben an, auf eine aus religiösen Gründen vorgeschriebene Art der Kleidung auch dann nicht verzichten zu wollen, wenn neutrale Kleidung Voraussetzung für die Arbeitsaufnahme wäre. Aufschlussreich ist folgender Hinweis. Zitat: Bei Deutschen ohne Migrationshintergrund im SGB-II-Leistungsbezug wirkt sich die Äußerung einer relativ starken religiösen Bindung mit Relevanz für das Verhalten in der Arbeit positiv auf die Wahrscheinlichkeit der Arbeitsaufnahme und das Verlassen des Leistungsbezugs aus, dagegen negativ bei den Hilfebedürftigen mit türkischem Migrationshintergrund. Zitat Ende. Das heißt, eine starke christlich-religiöse Orientierung verstärkt den Willen zur beruflichen Leistung und zur Integration in den Arbeitsmarkt. Eine starke muslimisch-religiöse Orientierung scheint den Integrations- und Leistungswillen eher zu bremsen. Für Netzler Kelek sind die Integrationsergebnisse der Türken entmutigend. Zitat: Sie weisen die größte Schulabbrecherquote, den geringsten Abiturientenanteil, die meisten Menschen ohne Berufsausbildung, die geringste Erwerbstätigenquote und die wenigsten Selbstständigen auf. Da gerade diese Gruppe stärker als andere Einwanderer zunimmt, während gleichzeitig die noch Mehrheitsgesellschaft rapide schrumpft, wird ihre mangelnde Integration zum zentralen Problem der ganzen Gesellschaft. Es droht, wird diese Entwicklung nicht aufgehalten, ein Kulturabbruch, wie der Demograf Herwig Birk schreibt. Zitat Ende.